während Hezbollah weiterhin Raketen auf israelischen Boden abwirft. Die weltweiten Unruhen wegen der Mittelostkrise dieses Sommer 2006 nehmen weiter zu. Und jetzt zu den anderen Nachrichten. Weiterhin Raketen auf israelischen Boden abwerfen. Die weltweiten Unruhen wegen der Mittelostkrise diesen Sommer 2006 nehmen weiter zu. Und jetzt zu den anderen Nachrichten.